ein Freitag für 10 Uhr für das abgefickte Arschloch, ein Hurensohn, eine Mistgeburt, du fickst gerne mit anderen Leuten, du bist voll der Hurensohn mit am Kondomantrieb, ein Arschloch, eine Mistgeburt, ein Ficker, eine Fickerin. Ende der Nachricht.